Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner. Peter Maywald begrüßt Sie ganz herzlich. Und ich bin nicht alleine heute, weil es gibt Wunder auf der Welt und diese Wunder, ja, technischer Art, dass man, ohne dass man sich sieht, in fast Hi-Fi-Qualität hören kann, sehen über Kameras und sowas alles. Mensch, vor 20 Jahren war ich jung, da gab sowas alles noch nicht. Da musste man quer durch die Welt fahren, um sich mit, in Anführungsstrichen, Berühmtheiten zu treffen. Heutzutage ist das anders. Heutzutage ist es so, dass auch die Musiker sich gegenseitig gar nicht mehr kennen und sehen, wenn sie Platten aufnehmen, sondern da werden die Files hin und her geschickt. Ich schicke heute einen File in Richtung Rheinland, da unten ganz weit weg. Kerstin Braukmann von QVC, die Kosmetik-Ikone des Home-Shoppings, des Teleshoppings, ist heute bei mir zu Gast und wir wissen nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was für Musik kommt. Und wir werden sehen, was für ein Ergebnis in dieser Stunde passiert. Hallo Kerstin. Hallo Peter. Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber gut vorbereitet. Das ist cool, gut vorbereitet. Bevor wir zur Musik kommen, wie kommt man als normal denkender Mensch zum Teleshopping? Wie kommt man da hin? Ich bin ja auch aus dem Hamburger Land. Ich bin ja ein Stader Kind. Und bin in Hamburg dann zu meiner Ausbildung bei Schwarzkopf TV gewesen und habe dort, das war in der Helbingtwiete in Wandsbek, klassisch eine Volontariatsausbildung gelernt. Also ich habe eine ganz klassische journalistische Ausbildung, durfte die dann auch mit der Akademie für Publizistik und so weiter abschließen. Und irgendwann nach 4 Jahren dachte ich mir, das kann ja nicht alles gewesen sein. Bist noch so jung, Deutschland ist groß, da muss ja noch irgendwas anderes hin. Und ein Kollege von mir, der hatte tatsächlich bei QVC angefangen und das war mir gar nicht so wirklich bewusst, was das ist. Und durch Zufall habe ich den im Urlaub beim Durchsappen gesehen. Da habe ich mir gedacht, oh, was der kann, kann ich auch. Gesagt, getan, beworben und 6 Wochen später habe ich angefangen. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Ich bin jetzt fast 20 Jahre da. Cool. Wie verändert einen so ein Job? Wenn man ich sag mal so von der Warte, wenn man nicht im Verkauf ist oder irgendwas anpreist, geht das irgendwie so ins private Leben dann auch über, der Wortschatz? Nee. Oder kann man da trennen? Also ich ertappe mich halt tatsächlich dabei, weil ich habe ja einen Knopf im Ohr, wo ich mit der Regie verbunden bin und die Kameras angesagt bekomme und natürlich auch von meinem Produzenten der Stunde, dass der sagt, so noch eine Minute, dann wechseln wir der nächste Gast und so weiter, dass ich einfach weiß, wo ich im Ablauf stehe. Und man hat so ein halbes Ohr, was man wirklich jetzt auch im Privaten, das ist auch Fluch und Segen zugleich, so durchschalten kann. So, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn man im Restaurant sitzt und man unterhält sich miteinander und lacht und erzählt, kriege ich trotzdem komplett mit, was am Nebentisch passiert. Mhm. Und das kann ich verstehen, das kann ich speichern, das kann ich einordnen. Man hat immer so ein halbes Gehirn und es gibt so Tage, da bin ich dann ein bisschen geräuschempfindlicher, da mache ich nicht mal im Auto das Radio an und es gibt aber auch Tage, da kann ich 7 Sachen gleichzeitig hören und das ist echt erstaunlich, das ist eine Teleshopping-Gabe. Coole Sache. Kommen wir zur Musik. Wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Wir haben in einem Vorgespräch in der letzten Woche abgesprochen. Du hattest mich gefragt, ob ich gerne wissen möchte, was für Stücke kommen. Und ich bin dann bestimmt wie wild am Rotieren und was dann alles passiert. Und ich weiß aus einer früheren Sendung bei rundspruch.net, das ist so der Sidekick bei mir, den ich als Webradio mache, dass der Musikgeschmack teilweise doch recht heftig bei dir ist. Und dementsprechend ist das Musikmagazin etwas anders heute. Vielleicht noch etwas andererer als sonst normal. Ja, tatsächlich. Also ich habe mir gedacht, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, welche Musik ich dir heute präsentieren werde. Und ich habe ja eine Familie, wie du weißt. Ich habe einen Mann und 2 Töchter. Und Musik ist ein großes Thema bei uns. Mein Mann war jahrelang bei Viva und meine Kinder wachsen natürlich auch mit der Musik ihrer Eltern auf und wir sind ein sehr, ja, lauter Haushalt, möchte ich mal sagen. Und es gibt tatsächlich so viele Eckpunkte in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben. Und du hast recht, ich komme so aus der Punkrock-Grunge-Ecke, Rock, hart und heavy. Ich bin da sehr, sehr verbunden. Und da habe ich mal so ein paar Dinge, die mich mit jedem Einzelnen aus dieser Familie verbinden, so unsere Songs, ne? So in Gänsefüßchen, unsere Songs, die habe ich rausgesucht und das, was in meinem Leben wirklich zu meinen, ja, wenn man Top 15 sagen kann, weiß ich nicht, es gibt wahrscheinlich auch eine Top 100 in jedem Leben, aber so die, die mir direkt vor die Füße gefallen sind, die habe ich dir mal aufgeschrieben. Das ist cool, dann fangen wir mit dem ersten Stück an. Ja. So, pass auf. Der Song, der mich wirklich zum Punk schlechthin gebracht hat, fünfte Klasse Gymnasium, Bad Religion, You. Hören wir jetzt. There's a place where everyone can be happy. It's the most beautiful place in the whole fucking world. It's made of candy canes and planes and fried red choo-choo trains and the meanest little boys, most innocent little girls. And you know, I wish that I could go there. It's a road that I have not found. And I wish you the best of luck, dear. Drop a card or letter to my side of town. 'Cause there's no time for fussing and fighting, my friend. Ja, Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit einem Studiogast ganz weit weg. Nicht neben mir im Studio, sondern bei sich zu Hause irgendwo im Büro oder im Wohnzimmer. Kerstin Braukmann von QVC ist unser Gast und das war das erste Lied, was sie herausgesucht hat. Und das ging ja noch, sagen wir mal so. Was soll das denn heißen? Ich bitte Ja, weil die dich. Punk-Szene damals in den 90er Jahren und in den frühen 2000ern, das war schon recht heftig, was da teilweise abgeliefert wurde. Es ist schon, ja, das ist, es, Ja. ne? Es gibt Ja, in tatsächlich. dieser Zeit aber auch Sachen, beispielsweise, ich weiß nicht, ob du HGECT kennst. Der ist also, das ist noch heftiger. Das ist so Volksschule, Volksschule. Und also ganz, ganz heftig. Und ich hoffe, sowas kommt nicht. Nein, nein, das kommt nicht. Also das hat mich halt geprägt, ne? Fünfte Klasse, da habe ich nur gedacht, so, ach Donnerwetter, mein Papa war jetzt auch nicht gerade der Blaskapellenhörer. Also es gab schon bei uns so die Beatles und die Rattles und es gab bei uns Dave Di Dosi, Bicky Mick und Titch und wie sie alle hießen. Und ja, fünfte Klasse kam dann Generator auf den Markt und da war ich halt total geflasht. Also ich kann mich daran erinnern, fünfte oder sechste Klasse war das. Da hatte ein Klassenkamerad die CD von seinem großen Bruder. Es war eine Kassette, glaube ich, dabei. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und ja, ich habe halt viele Dinge dann auch kennengelernt, tatsächlich bei meinem Schüleraustausch in Amerika. Ich war ein paar Monate in Amerika zum Schüleraustausch. Ich glaube, das waren 2 oder 3 Monate. Das war jetzt nicht so dieses klassische Schuljahr, sondern so verlängerte Sommerferien in der 9. Klasse war das, da war ich so 14, 15 Und die waren musikalisch echt noch mal so 1,5 Jahre weiter als wir. Da habe ich halt Bands kennengelernt, die mich bis heute begleiten. Willst du den nächsten hören? Ja. Jetzt kriegst du einen Anfall. Pass auf, es gibt die Ur-Punk-Band, das ist Minor Threat. Minor Threat haben ein sensationelles Album rausgebracht, das heißt Out of Step. Und der beste Song davon für mich ist Cashing In. Das Schöne ist der Musikgeschmack auf der ganzen Welt, wo man Musik hören kann, weil es gibt ja leider Länder, wo Musik verboten ist durch politische und religiöse Einflüsse, Gott sei Dank in unseren Hemisphären nicht. Die Musikgeschmäcker sind verschieden und auch die Musik ist Gott sei Dank verschieden, weil wenn immer nur die Akkorde C, D und E oder C, D und G gegriffen werden, dann ja, weiß ich nicht. Ja, gut, okay. Warten wir ab, was noch kommt. Das war, ja, es ist halt tatsächlich so, dass die halt echt sehr viel weiter waren und ich habe da so viele Bands mitgenommen, aber es gibt eine Begebenheit in meinem Leben, die sich vorher abgespielt hat. Ich habe, musst du wissen, 7 große Cousins. Wenn du sieben große Cousins hast und du bist das letzte Mädchen hinten und du bist die Kleine, braucht man ein gewisses Durchsetzungsvolumen, ne? Um gegen die anzukommen. Ich habe auch einen großen Bruder, also die sind alle deutlich größer als ich. Somit hatte ich aber auch immer den Vorteil, dass ich immer so ein bisschen da so mitschwimmen durfte, so Alterskategorien drüber. Und mein großer Cousin Jörn, der hatte dann die Arschkarte gezogen und der musste dann mit mir auf mein erstes Stadionkonzert. Und das war 1992 oder 93. Ich habe irgendwo noch das Ticket liegen. Das war die große Guns N' Roses Tour. Mein allererstes, mein komplett großes Stadion, Bremer Weserstadion. Mein Cousin sagt bis heute noch, hinter uns standen 100 Jahre Krieg, so Motorradclubs und ich weiß nicht was. Und da habe ich die live gesehen. Die Vorbands waren auch sensationell. Soundgarden war dabei und Blind Melon. Und der beste Song live nach wie vor für mich von Guns N' Roses, You Could Be Mine. Thank you. Ja, Mensch, Bremer-Weser-Stadion, das ist so eine, da habe ich auch eine Erinnerung. Ich habe da 1985 Dire Straits gesehen. Und das war schon eine ganz andere Hausnummer als beispielsweise Phil Collins, den ich ja nun als Musiker vergötter. Und das ist schon, Dire Straits ist schon, war schon wahnsinnig. Das war schon, Mark Knopfler an der Gitarre zu hören, das ist schon, aber Da wäre ich auch mitgekommen. es, da war, Alleine für Sultans of Swing und Money for ich Nothing glaube, wäre ich mitgekommen. da warst du, Hätte ich mir angeguckt. da warst du 3 Jahre alt Doch. oder so, ne? Nee, 1985. sechs. Ja, gut, okay, man hätte den Eintritt gespart, ne? Das war, ich weiß gar nicht, ob das früher so war, dass Kinder mit durften, weil es waren immer viele Alte da. Das ist also, mein erstes Konzert war Jethro Tull. Also jetzt aus der Oh, geil. Rockmusik. Also jetzt, ohne jetzt beispielsweise, ich war irgendwann in den 70ern bei Gilbert Bicot und sonst was alles, aber so von der, ich sag mal in Ja. Anführungsstrichen, Rockmusik. Jethro Tull, das erste Konzert, und ich fühlte mich als Jüngster im CCH in Hamburg und habe 3 Tage danach Kopfschmerzen gehabt. Das war schon recht heftig, ja. Ehrlich? Ja. Okay. Nee, also, du musst heutzutage eine Karte lösen, egal für wen. Und als ich 40 geworden bin, sind wir tatsächlich, das war wirklich lustig. Auch, das ist auch wirklich jetzt ein Song, der als nächstes auf meiner Liste steht. Ich war damals vor, oh Gott, jetzt muss ich rückwärts rechnen, 27 Jahren bei der allerersten Punk in Drublic. Das ist ein Punk-Festival gewesen. Da war Bad Religion, Pennywise, NoFX und so weiter. Da war ich damals im Hamburger Docks mit meiner Freundin. Mit meiner Freundin, die heißt auch Kerstin und die wohnt mittlerweile in München. Und als ich 40 geworden bin, vor 2 Jahren, gab es dann im Tanzbrunnen in Köln 25 Jahre Punk in Drublic. Und da sind wir mit unseren Töchtern hingegangen. Das war super. Meine Große war zu dem Zeitpunkt 8, die Kleine, nee, warte mal, 2 Jahre, wie alt war die denn? Nee, das ist jetzt fast 3 Jahre schon her. Die waren so 10, 7 und 6. Und dann so mit dicken Mickey-Mäusen auf, ne, so schöne Schutzkopfhörer in Neonfarben, sind wir mit denen da gewesen. Und das war schon ein tolles Gefühl bei Bad Religion, die ich 15 Mal in meinem Leben live gesehen habe, in der ersten Reihe zu stehen mit meiner eigenen Tochter. Das fand ich wirklich super. Aber nachhaltig beeindruckt haben meine Kinder NoFX. Und von NoFX hätte ich jetzt den nächsten Wunsch, und das wäre Linoleum. Genau, das war Punk. Und ich weiß nicht, wird Punk jetzt außer bei solchen Festivals immer noch leidenschaftlich gehört? Hast du noch Kontakte zu deiner früheren Punk-Szene oder sind die Leute auch musikalisch reifer geworden und haben sich verändert? Ich glaube, die sind alle tot. Also ich weiß es nicht. Also ja, also beim Grunge, klassischen Grunge, ist ja wirklich nur noch einer über. Die anderen sind ja alle gestorben mittlerweile. Also es gibt nur noch Pearl Jam. Nein, ich meine jetzt von ja deinen, ich meine nicht von den Künstlern, sondern ich meine von deinen Bekannten. Mit denen, du hast ja diese Zeit ja, bestimmt nicht alleine ja. durchgemacht. Und hat sich bei denjenigen, mit denen du diese Zeit durchgemacht hast, haben sich da die Musikgeschmäcker verändert oder sind die stehen geblieben bei der Sache und immer noch so dabei? Wir sind immer noch so dabei. Wir sind, also mit der besagten Freundin, mit der ich dann bei NoFX war, mit den Kindern im Tanzbrunnen, wir waren auch zusammen bei unserer Schülerband bei den Donuts in Salzburg. Das ist unsere Schülerband. Ja, das ist tatsächlich eine Band, die in unserer Schule entstanden ist und ich habe das allererste Konzert der Donuts bei uns, damals hieß es nicht Aula, sondern im PZ gesehen. Und sie haben einen Song von Bad Religion gecovert, Along the Way. Ich war live dabei, ich glaube, ich war 10. Super, ne? Ja. Ja, so klein ist die Welt. Genau, und es ist so schön, klein ist die Welt. Es ist schön, wenn solche Musik einen prägt und vor allen Dingen ist es auch schön, wenn man immer noch daran Erinnerungen hat. Das ist schon wahnsinnig, weil viele verdrängen das ja, weil sie sagen, ja, es war Musik, es war, ja Mensch, da war ich irgendwann da mal und den habe ich dann auch irgendwann gesehen. Aber wenn man irgendwie noch so dabei ist und in dieser Sache aufgeht und sich wahnsinnig darüber freut, wie die Zeit früher gewesen ist und damit auch oder daran auch nur so gut wie mit positiven Gedanken behaftet ist, dann ist das auch eine tolle Geschichte. Ja, irgendwie war das früher auch unkomplizierter. Also ich bin bei wahnsinnig vielen Konzerten gewesen, da wollte auch niemand wissen, wie alt du bist. Und ich hatte einen großen Kumpel, der hatte ein Auto und der war auch breit wie hoch. Und der hat mich überall mit hingenommen. Und meine Eltern haben ihm auch sehr vertraut, dass er mich auch mal wieder heile nach Hause bringt. Das hat er auch immer artig gemacht. Und muss sagen, also früher, was wir an Konzerten gesehen haben in Hamburg und überall, das war wirklich super. Und bei mir ist das so drin geblieben als eine sehr unbeschwerte Zeit, muss ich sagen. Und es war auch eine Zeit, die ich echt nicht missen möchte. Ich hatte eine wilde, aber trotzdem sehr familiär sichere Jugend. Also ich hatte echt viel Freiheit, ne? Aber ich hatte auch ein ganz safes Zuhause. Es war aber auch noch eine ganz, ganz andere Zeit, wenn man damals zum Konzert gegangen ist und heute zum Konzert geht. Damals gab es noch keine Handys. Richtig. Damals war es so, beim Konzert, dass man die Konzerte angeguckt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin vor 5 Jahren hatte Bob Dylan mich eingeladen in die Alsdorfer Sporthalle zum Konzert. Und der hat Leute rausgeschmissen, die ihr Handy rausgeholt haben. Da war der Saal stockduster, weil er hat gesagt, er will nicht, dass gefilmt wird. Die Leute sollen sich um die Musik kümmern. Und derjenige, der sein Handy rausholt, der wird verwarnt. Und wenn er es nochmal rausholt, dann fliegt er aus dem Saal. Finde ich gut. Was ja irgendwo auch eine tolle Sache ist. Ich bin auch kein Handyfilmer auf Konzerten. Kommen wir zu deinem nächsten Stück, bestimmt auch aus der Zeit, wo es noch keine Handys gab. Ja, tatsächlich war ich damals schwer verliebt. Ich war furchtbar verliebt. Ich war verliebt, so Poster-Anbet-mäßig, ne? Muss man ja auch mal sein mit 14, 15, in einen Sänger namens Shannon Hoon. Und Shannon Hoon war der Sänger von der Band Blind Melon. Auch mittlerweile schon tot. Das ist ein Drama. Und die haben ein sehr schönes Album rausgebracht mit so einem kleinen, süßen Mädchen vorne auf dem Cover verkleidet als kleine Biene. Aber der Song, der mich nachhaltig berührt hat, ist der Song Change. Und jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Sun's coming out today, staying in, it's gonna find another way, yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. Doors I've been away, they'll all look at me and say, and they'll say, hey, look at him. say, hey, look at him and where he is these days. Life is hard, you have to change. Life is hard, you have to change. Ja, wie ist das, wenn das Idol einen verlässt? Also es ist bei mir, ich habe also größtenteils nur männliche musikalische Idole. Es ist einmal, wie gesagt, der Collins, dann ist es die Sache mit Maschine von den Pudis. Die Pudis habe ich übrigens am meisten gesehen. Ich glaube, ich habe die, lass mich lügen, 80 Mal gesehen. Und das ist schon eine Hausnummer, es ist schon wahnsinnig. Und wenn die irgendwann nicht mehr da sind, dann ist das schon, mag man sich noch keine Gedanken drüber machen. Aber solche Zeiten kommen ja auch. Ich werde nie vergessen, wie ich damals Viva geguckt habe und auf meinem mini kleinen Fernseher, der so groß war wie heute eine Hutschachtel, in meinem Zimmer unter meinem Kurt Cobain-Poster und ein Ticker durchlief bei Viva damals. Viva liebt dich, hieß das früher noch. Mhm. Und da stand dann, Kurt Cobain ist tot. Mhm. Da war ich echt erschüttert. Da war ich wirklich erschüttert. Dann sind die ja alle jetzt der Reihe nach wirklich aus dem Leben gegangen. Und dann ist Shannon Hoon gestorben, den ich zum Glück live gesehen habe mit Guns N' Roses damals, tatsächlich, die Band Vorband. Dann der Sänger von den Stone Temple Pilots, der Sänger von Alice in Chains, die sind alle gestorben. Und wirklich der Letzte, der noch über ist, ist Eddie Vedder von Pearl Jam. Mhm. Und das ist schon traurig, weil die Musik heutzutage, die so im Radio läuft oder in den Charts ist, die berührt mich echt. Tut mir jetzt leid, dass ich das so hart sage, die lässt mich kalt. Die lässt mich wirklich kalt. Es gibt nur eine Band, die mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen, weil ich die halt lustig finde, ich habe mit den Kindern halt schon diverse Kraftclub-Konzerte besucht. Das finde ich lustig. Die Jungs, die finde ich super. Na, die machen da Party auf der Bühne, das ist witzig, das ist auch oft sehr intelligent. Heutzutage nichts dabei, wo ich sage, dass mich das total flasht. Es mag an der Banalität der Musik oder der Entwicklung der Musik liegen, die ja größtenteils heutzutage gar nicht mehr von den Musikern bestimmt wird, sondern wenn die Musiker ihre Alben bei Universal vorlegen und dann sitzt da einer und sagt, nö, das machen wir anders, das machen wir anders, das machen wir anders. Und dementsprechend ist Künstler sein bei den Majors heutzutage eine Geschichte. Kennst du ein Lied, kennst du alle. Es ist wirklich wahr. Genau. Kraftklub, kommen wir da jetzt zu einem Stück von dir? Nee, erst. Gut, okay. Später. Da kommt aber. Ja, so zum Thema, um den Grunge abzuschließen. Ne? Es gibt eine sehr schöne Band, die ich auch wirklich sehr verehre. Das ist Crowded House aus Neuseeland, die ich wirklich gerne mag. Die haben aber mehr als nur Weather With You und Don't Dream It's Over. Die haben traumhaft schöne Stücke. Und die haben 2001 war es, ein sehr, sehr schönes, cooles Konzert gemacht. Die beiden Finn-Brüder, die Köpfe des Ganzen, haben sehr viele Musiker eingeladen. Und da gibt es eine Tournee, die heißt Seven Worlds Collide. Mhm. Und die ist traumhaft. Die kannst du von vorne bis hinten angucken und du hast eine Gänsehaut. Und da gibt es, um zum Thema Grunge zurückzukommen, eine Ballade, das ist die Ballade von meinem Mann und mir. Das ist unser Song. Und dieser Song heißt Stuff and Nonsense und der wird gesungen von Eddie Vedder zusammen mit Tim Finn live in Auckland 2001. Und ganz wichtig ist, Peter, wenn du das jetzt anmachst, du musst direkt dahinter Betche Duper mit Icy Red. Das gibt es nämlich auch auf der Seven Worlds Collide. Es ist jetzt sehr theatralisch und dann brennt einmal der Baum und es muss hintereinander, sonst macht es keinen Sinn. Gut, okay, dann kriegen wir das hin. Hier kommen die beiden Stücke, die du gerne haben möchtest. Into a song from the Frenzy Album 1978. And it's no I- promises to you that I can't keep. And you know that I love you here and now, not forever. I can give you my presence. I don't know about the future, that's all stuff and nonsense. So, jetzt hat der Baum gebrannt bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit Kerstin Braugmann von QVC, die Schminkikone, hätte ich beinahe gesagt. Nee, du hast ein anderes Fable, die Augencreme-Ikone des Teleshoppings. Ja. Zu Gast bei mir in der Sendung. Und ich bin immer noch begeistert, was die Technik alles machen kann. Man sieht sich und man sitzt gefühlte 5000 Kilometer entfernt auseinander. Der eine trinkt Rotwein, die andere trinkt Weißwein und wir machen eine schöne Sendung. Zum Wohl. Zum Wohl, Peter. Zum Wohl. Bei mir klirren noch die Eiswürfel. Mm. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen ruhiger und habe dann ja so ein bisschen noch den Baum brennen lassen mit dem Song von Betche Duper. Aber ich habe mir echt lange Gedanken darüber gemacht. Ne? Musik ist ja was ganz, ganz Persönliches und Musik ist auch etwas, was, wie ich finde, viel über Menschen aussagt. Also wenn mir einer, den ich kennenlerne, wenn ich frage so, wo liegst du so musikalisch, in welcher Richtung, und der sagt, ja, das, was im Radio läuft, dann denke ich mir immer, ja, weiß ich nicht. Ne? Also ich finde, Musik ist schon etwas, was viel über Menschen aussagt. Und ich lasse wirklich jedem seinen Geschmack. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, nur meiner zählt, um Gottes Willen. Aber so eine Leidenschaft für eine bestimmte Richtung oder ein Genre, das ist schon, ich finde, irgendwie gehört das zu jedem Menschen dazu. Ich finde das mal schade, wenn jemand das so gar nicht hat, wenn Musik so nebenbei läuft. Musik sollte nicht nebenbei laufen. Das ist das Einzige, was dich wie ein schöner Brief oder ein gutes Gespräch auch wirklich berührt. Ne? Also Musik berührt ja. Ich kann bei Musik aus dem Stand heulen. Ich kann auch bei Musik aus dem Stand beste Laune haben. Und es gibt einen Song, bei dem Song kann ich aus dem Stand wirklich heulen, weil ich den ganz, ganz groß finde und weil der mich in meinem Leben deutlich später erreicht hat, als es die Band schon, die gibt es schon ewig, und das ist Pink Floyd. Und es gibt ein Album von Pink Floyd, das höre ich wirklich nur, wenn es draußen dunkel ist, das kann ich nicht im Sommer hören, das gehört nur in kalte Jahreszeiten, das ist zu Hause unser November-Album, das ist die Final Cut, und mein absoluter Lieblingssong daraus ist auch Final Cut. Throw the fish-eyed lens of tear-stained eyes. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the right and beat the dogs and cheat the cold electronic eyes, and if you make it past the shotgun, combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you. Still hold me tonight, and if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Ja, Roger Waters und die Vergangenheit und Roger Waters und die Verarbeitung der Kriegsgeschichten seines Vaters auf diesem Stück The Final Cut, welches ja zwei Versionen hat. Einmal die Originalversion von 83 und dann die remasterte Version mit einem zusätzlichen Stück. Das ist episch und du hast schon recht. Also wenn ich das Album im Sommer höre, kommt es nicht so rüber, als wenn ich es im Winter höre. Das ist schon wahnsinnig, ist das. Aber es sind Alben für die Geschichte und es sind Bands für die Geschichte. Und ich wollte nochmal darauf eingehen, du hattest ja gesagt, so nach dem Motto, dass man es irgendwie braucht, dass man so sein Genre in der Musik hat. Ich mag es nicht, wenn die Leute, und du fragst, na, welche Musik hörst du? Ja, querbeet. Alles, was ja, so... Ja, nee, das ist genau wie Radio. Ja. Oder so Charts. Ja. Nee. So, wir kommen zum nächsten Stück von dir. Das wird bestimmt nicht so elegisch und ruhig wie das Stück vorher. Ja. Ja, es wird schon elegisch, also es wird schon groß, weil genau der Punkt war nämlich, als unser Neffe, den wir hier in der Familie alle über alle Maßen lieben, also das ist gar nicht wirklich mein Neffe, meine Cousine hat zwei Jungs, die sind jetzt 20 und 18 und die werden von uns wirklich heiß und innig geliebt, das sind großartige Kerle. Und als der 16 oder 17 war, hat er bei uns ein Praktikum gemacht bei QVC und hat 3 Wochen bei uns gewohnt. Hat uns den Kühlschrank leer gefressen und war ansonsten wirklich ein großartiger Geselle. Und wir sind nach Hückelhofen gefahren und haben uns unser großes Lager angeschaut. Ne? Also wir haben ja da so ein riesiges Logistiklager und fährst du von Düsseldorf nach Hückelhofen schon so eine Stunde. Und der hat sich mal ganz kurz, wir sind ja alle hier so Technik-Super-Freaks, ne, mal in mein Autoradio eingeklinkt und hat dann da angefangen, seine komische R&B-Hip-Hop-Gedönsrad abzuspielen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du gleich laufen möchtest, gar kein Problem, dann mach einfach so weiter. Und ich setze dich am Straßenrand aus, halt einen Daumen im Wind, bist ja ein netter Junge, dich nimmt schon einer mit. Dann haben wir da im Auto gesessen und haben wirklich ewig darüber nachgedacht, was könnten wir beiden jetzt hören, wo ihm nicht die Ohren abfallen und wo ich halt nicht Aggressionen kriege. Mhm. Und du wirst nicht glauben, auf was wir gelandet sind. Der war nämlich vorher ein Jahr in Kanada auf Schüleraustausch und die hören da drüben ja auch viel Country. Mhm. Country in dem Sinne, dass das da ja so eine Art von Pop-Varianten-Country ist. Mhm. Und dann sind wir zum Thema Country gekommen und habe ich gesagt, bei Country geht bei mir nur wirklich ein einziger Song und das ist American Pie von Don McLean. Mhm. Und du wirst jetzt lachen, Peter, diese 8 Minuten 35 Version, die es davon gibt, also wirklich die mit allen einzelnen Strophen, die können wir beide auswendig, vorwärts und rückwärts. Mhm. Und wann immer wir uns sehen, hören wir als erstes diesen Song und singen ihn zusammen laut im Auto mit. Und das ist unser Song von Christian und mir.

Jack Flash sat on a candlestick, 'cause fire is the devil's only friend. Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrifice, a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Maywald's Corner, das etwas andere Musikmagazin mit Peter Maywald am Mikrofon, und wir hörten Don McLean, American Pie. Schöne Musik heute, und dafür verantwortlich ist Kerstin Brockmann, die Moderatorin, allseits bekannt vom Shoppingsender QVC. Und jetzt bist du wieder dran und erzählst eine neue Geschichte. Oh, ich habe noch ein paar gute Geschichten, pass auf. Ich weiß nicht, ob du das auch so hast, aber ich verbinde oft Situationen auch mit einem Song. Mhm. Und ich kann mich dann auch, wenn ein guter Song da drauf liegt, so richtig reinversetzen. Und meine kleine Tochter heißt Marit. Und Marit ist ein echter Wildfang. Die ist mittlerweile jetzt 11, wird die. Und das ist so ein richtig kleiner Wildfang. Herrlich. Ein großartiges, kreatives, wildes Kind. Und wir haben immer gesagt, das hat mein Mann dann auch irgendwann gesagt, wenn die mal heiratet, das war dann auch so irgendwann mal Thema beim Abendessen, ja, wenn man dann heiratet, dann geht man ja da auch irgendwie durch die Kirche. Ich sage, du kannst von mir auch mal ein Sportplatz laufen, das ist mir persönlich völlig egal, Hauptsache du bist glücklich. Und dann sagte sie, ja, ich möchte dann aber auch zu so einem Altar dann laufen, und dann möchte ich da auch eine ordentliche Musik. Und mein Mann, den ist fast vor Lachen der Wein aus der Nase gelaufen, der sagt, ja, bei dir gibt es ja eigentlich nur einen Song. Und das wäre von der Bloodhound Gang Along Comes Mary, weil das ist ihr Spitzname zu Hause. Die heißt immer Mary. Mhm. Wenn irgendwas ist, brüllen wir Mary durchs Haus. Und der Song Along Comes Mary zeigt genau, wie sie ist. Und ich glaube, den sollten wir uns heute Abend nochmal anhören. Gut, dann machen wir das. I think that I'm the only one who's lonely, someone calls on me. And every now and then I spend my time at rhyme and verse and curse those faults in me. And then along comes Mary is the punch. When big desire is the fire in the eyes of chicks whose sickness is the games they play. And when the masquerade is played and neighbor folks make jokes as who is most to blame today. And then along comes Mary. Then along comes Mary. And does she want to set them free and let them see reality from where she got her name? And will they struggle much when told that such a tender touch of hers will make them not the same? When we met, I was sure out to lunch. Now my empty cup tastes as sweet as the punch. Sweet as the punch. And when the morning of the warnings pass, the gas and plastic kids are flung across the stars. The psychodramas and the traumas gone, the songs are left and sung and hung upon the scars. And then along comes Mary. Then along comes Mary. And does she wanna see the stains, the dead remains of all the pain she left the night before? Or will the raging eyes reflect the lies and make them realize the urgent cry for sight no more? When we met, I was sure out to lunch. Now my empty cup tastes as sweet as the punch. Sweet as the punch. So, das war ein Lied für die Tochter. Für Mary. Genau. Das ist, muss ich schon wahnsinnig anhören, wenn Mutter und Vater dann ganz laut den Namen rufen. Ich habe noch ein sehr prägendes, für mich sehr schönes Erlebnis rückblickend, als ich das allererste Mal auf einem Konzert mit meiner Tochter war. Das ist jetzt schon mittlerweile 5-6 Jahre her. Da war sie noch in der Grundschule. Und ich habe ihr zum Geburtstag eine Karte fürs Konzert in Düsseldorf geschenkt für Kraftklub. Und was ich ja nie mache, ich bin keine, die sich Autogramme holt oder irgendwie hinter Fotos hinterherrennt. Ich saug den Moment in mich auf und ich speichere den. Aber was ich wirklich gemacht habe, dank dieser schönen neuen Medien, mit denen wir jetzt auch hier gerade kommunizieren, ich habe tatsächlich der Band im Vorfeld eine Nachricht geschrieben mit der Bitte, Lieblingssong meiner Tochter doch vielleicht auf einem Konzert zu spielen, weil die diesen Song auf den 3 vorherigen Kraftklub-Konzerten, wo ich war, nicht gespielt haben. Und dann kam eine Nachricht zurück, wo seid ihr denn in der Halle? Und da habe ich nur zurückgeschrieben, wenn du von der Bühne runter guckst, oben rechts Balkon, weil du gehst ja mit so einem Kind da unten nicht in diesen Mob da rein. Ne? Also, ne? Und wir waren da oben an dieser Balustrade in der Mitsubishi-Halle in Düsseldorf. Und dann kommt Kraftklub auf die Bühne, spielen ihre ersten 3, 4, 5 Songs und auf einmal steht da der Sänger, Felix Kummer heißt der, und sagt, das ist jetzt ein ganz besonderer Song, dreht sich zur Balustrade, winkt einmal und sie spielen ihren Song. Und glaub mir, da war ich die allerbeste Mother ever. Und das war der Song Mein Leben von Kraftklub. Ist das dein Leben? Yeah. Das ist mein Leben. Mein Leben hat Probleme, aber möchte das nicht einsehen. Es ist ständig besoffen, yeah. Dauer schlecht gelaunt. Erst schlagen, dann reden. Mein Leben ist das. Ich beschwer mich gar nicht mehr darüber, im Regen zu stehen. Ich hab mein Leben lang versucht, meinem Leben aus dem Weg zu gehen. Ich will keinen Stress, versuch den Ärger zu vermeiden. Doch mein scheiß Leben kann mich eben nicht leiden. Ich hab zu wenig Geld und im Monat zu viel Tage. Die Mahnungen im Briefkasten wechseln ihre Farbe. Meine Ex wirft mich aus meiner Wohnung raus. Macht nichts, yeah. Es läuft fantastisch. Mein Leben hasst mich. Mein Leben ist nicht cool, mein Leben ist ein Arschloch. Weiter tragisch, es bleibt genau so wie es schon seit 10 Jahren ist. Warum immer ich und nie die anderen? Ich sitze zu Hause und starre die Wand an und du erzählst mir, wie glücklich du bist. Da freue ich mich ja mal so richtig für dich. Kraftklub bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und Kerstin Brockmann als Sidekick, nein, als Hauptperson dieser Ausgabe, weil wir hatten uns vor einiger Zeit unterhalten darüber, Mensch, das muss doch irgendwie machbar sein, dass sie ihre Lieblingslieder auch mal selbst präsentiert. Weiß nicht, gab es noch andere Radiosender, die das schon mal gemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Also ich durfte daran bisher noch nicht teilnehmen. Was sagen eigentlich, wenn wir jetzt, bevor wir zum nächsten Stück kommen, was sagen deine Kolleginnen und Kollegen eigentlich über deinen Musikgeschmack? Weil so der Hintergrund ist, wenn du jetzt beispielsweise, ich kann mich an irgendeine Sache, also ich oute mich jetzt, ich gucke sehr oft QVC und irgendwann gab es da so eine Sendung über elektrische Geräte und dann wurde dann so ein Plattenspieler für 80 Euro vorgestellt, wo mir die Nackenhaare zu Berge stammten, dass man sowas überhaupt verkaufen könnte, weil da wurde dann mit der Nadel umgegangen, als ob es sonst was wäre, nicht sanft aufgelegt, sondern Platte drauf und zack, bums, peng. Und dann holte Kerstin Brockmann eine Langspielplatte von Genesis raus und eine Langspielplatte von dem und dem und dem und dem. Und irgendwann kamen dann auch so, diese Gespräche vom Musikgeschmack. Und ich sag mal, wenn du deinen Musikgeschmack da loslässt, viele kennen diese Musik gar nicht, ne? Du wirst dich wirklich wundern. Die Jungs bei uns, die elektronischen Highlights machen, sind ja auch alle keine Jungs mehr. Ne? Die kenne ich ja nun bald jetzt alle 20 Jahre. Den Marco, den Dirk, den Alexander, die sind ja Urgesteine bei uns. Ich glaube, die haben eine Inventarnummer. Ne? Also die stehen so in einer Reihe mit der Topfpflanze. Ne? Das sind wirklich nette Jungs. Und die sind immer schon sehr gut darauf vorbereitet, wenn ich mit denen Sendungen habe, dass wenn es irgendwas zum Abspielen gibt, ob Schallplatten, neue MP3-Player oder, die haben immer meinen Musikgeschmack dabei. Die kommen nicht ohne meine Lieblingsplatten. Und das ist wirklich lustig, die kennen das fast alles. Das ist schon spannend. Also die mögen das nicht unbedingt alle, aber 2, 3 von denen sind schon auch im Grunge sehr gut bewandert. Man glaubt es nicht, aber wir verstehen uns da. Zum Leidwesen aller anderen im Studio. Die finden das eher so, naja. Wir hatten mal eine sehr lustige Beauty Night. Da ging es um die Challenge, wer ist Team Frank, wer ist Team Kerstin? Wir machen ja jeden Montag diese Challenge. Ne? Und wer am Jahresende die meisten Challenges gewonnen hat, muss dem anderen, wird dann vom anderen zum Essen eingeladen. Und wir hatten die Challenge Schlager oder Punkrock. Und mein lieber TV-Gatte Frank Schäberle ist ja ganz großer Andrea Berg-Fan und Freund. Der war auf, ich weiß nicht wie vielen Konzerten mit der, die sind befreundet. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Ja, ja. Punkrock oder Schlager. Ich habe verloren. Ach so, gut. wollte ich gerade nachfragen, genau. Naja, es ist natürlich eine schwierige Geschichte, ne? Die Sache von der Warte, weil es ist ja auch ein, ich will jetzt nicht deinen Arbeitgeber diskreditieren, aber die Altersspanne ist doch höher als beispielsweise Punkrock hören. Ja, der das Zuschauer, stimmt schon, aber ich glaube, da sind auch viele Rocker dabei, also viel, was rockig ist, und die sind da zum Glück alle außerordentlich tolerant. Nein, ich meine jetzt von der Kundschaft. Ja, aber wenn ich mir überlege, so, wenn ich mir jetzt meinen Papa angucke und meine Mutter, die sind jetzt beide 71, also da wird auch jetzt nicht hier Ernst Mosch gehört, ne? Also die sind da auch so drauf, ich glaube. Also ich oute mich da jetzt. Damals, als ich noch Kind war und meine Eltern, Gott hab sie selig, sind schon seit Jahren tot. Wir haben damals am Sonntagmittag immer um 13.10 Uhr auf dem Deutschlandfunk die lustigen Musikanten gehört. Mit Ernst Mosch und wie die alle hießen. Und ich fand das cool. Ich fand das nicht schlecht. Ne? Ich wurde dadurch vielleicht geprägt und ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir zu deinem nächsten Wunsch. Mein nächster Wunsch, ja, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, was denn so der schönste Love-Song aller Zeiten sein kann. Und ich konnte mich zwischen zweien nicht entscheiden. Und den einen kriegst du jetzt. Und der ist für mich wirklich großartig. Das ist von Crowded House, Distant Sun. Spend my talk time and again, time and again. No fire where I lit my spark. I am not afraid of the dark. Will your words devour my heart and put me to shame, put me to shame. Shower over everyone. You're still so young to travel so far, old enough to know who you are, wise enough to carry the scars without any blame. There's no one to blame. I don't pretend to know what you want, but Distant Sun von Crowded House. Die Kerstin Brockmann und ich hoffen, dass wir irgendwie ihren und euren Nerv getroffen haben, auch vielleicht mal andere Musik zu hören als das, was sonst andauernd auf anderen Radiosendern läuft. Ich glaube, einen Song hat sie aber noch für uns, die Kerstin. Ja, einen habe ich noch und ich weiß nicht, ob du da auch so ein bisschen penibel bist oder auch so eigen bist. Es gibt ja verschiedene Versionen von Songs und es gibt einen großartigen Song von Bruce Springsteen, der heißt I Came For You. Ich finde allerdings, dass die allerbeste Version ever, und da werde ich echt kleinlich, live in Budapest, 83, Manfred Mann's Earth Band, und es muss Chris Thompson singen. As I said before, we've been here for 3 nights in Budapest, and it's been wonderful. Thank you. Hey. So especially tonight, Budapest, this is for you. She sends me with her regards. Oh, borrow my shine vacancy to see her. You gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her gesture smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of this passion. Get your carpet baggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. She said, here's your mirror and your bowling jacks. But they're not what I came for. No, I came for so much more. And I know you know that too. I know you know that too. Yourself all to my now, while you've got the strength to speak. 'Cause they're waiting for you, Bellevue, with their oxygen masks. And I would give it all to you now, if only you would ask. Don't go for your surgeon when he says it's me. It's not your lungs this time, your heart holds your face. Don't give me my money back, don't want it anymore. It's not that nursery mouth I came back for. It's not the way I stretched out on the floor. Broken all your windows, ran through all your doors. We'll be right back. call for your surgeon if a knee says it's dead. It's not your lungs, it's time your heart holds your faith. Don't give me my money back, don't want it anymore. It's not that nursery mouth I've been back for. It's not the way you're stretched out on the floor. For You, Manfred Mann's Earth Band live in Budapest aus dem Jahre 1984. Tja, und die Kerstin Braukmann hatte mir im Vorwege unseres Gespräches noch viele, viele andere Songs aufgeschrieben. Unter anderem auch ein wahnsinniges Stück von Peter Gabriel, wo sie dazu geschrieben hat, meine erste CD-Maxi-Single, da ging es los mit anderen Dingen als dem Radio. Diesen Song kann ich immer noch Zeile für Zeile auswendig und habe ihn gefühlt 10.000 Mal gehört. Und das Musikvideo dazu und der Aufbau sind bis heute ganz weit vorne. Hier kommt Peter Gabriel mit Digging in the Dirt bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Sie hören Maywalds Corner, das etwas andere Musikmagazin mit Peter Maywald am Mikrofon.

Der Slow Song von Joe Jackson. Live in Köln. Er hat den Lichtmann so angeschnauzt, dass Kerstin Brockmann und ihr Mann dachten, er geht. Blieb aber, und das war der krönende Abschluss. Das bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Und gleich hole ich mir die Kerstin noch zur Verabschiedung. Aber es kommt jetzt erst noch mal ein Song von Brian Ferry, den das Ehepaar Brockmann in Düsseldorf live gesehen hat und vor der Bühne Schieber getanzt hat. Gefühlt hat er nur für die beiden gesungen. Brian Ferry und Roxy Music mit Avalon. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Thank you. Genau, und das war Maywalds Corner für heute. Und Peter Maywald hofft, dass Ihnen und euch diese Sendung gefallen hat. Diese Ausgabe mit einem besonderen Studiogast, mit Kerstin Brockmann vom Teleshopping-Sender QVC. Ich hoffe, der Kerstin hat es auch Spaß gemacht. Oh ja. Tja, und mir, Peter Maywald, bleibt nichts weiter übrig, als mich wie immer von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden, nicht ohne den Hinweis zu vergessen. Hören Sie weiterhin gute Musik. Tschüss, bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. Und Kerstin, danke, dass du da warst. Vielen Dank für euer Ohr. Quack, quack, quack, ich bin zwar klein, doch ich bin auf Zack. Quack, quack, quack, ich bin zwar klein, doch ich bin auf Zack. Und geliehen bleibt geliehen, auch wenn wir es gerne gaben. Tut mir leid, was man leid, will man einmal wieder haben. Nicht sofort, irgendwann, aber dann, nicht, dass einer denkt, es sei geschenkt. Quack, quack.